Hip, hip. Hip, hip, hop. Hip-hop. Ist. Okay, mein Name ist Pai Wuan, 28 Jahre alt und MC bei Monkey Mob. Ich glaube, die ersten Berührungspunkte hatte ich Ende meiner Grundschulzeit, so durch irgendwelche Tapes vom Markt. Hatte ich mit MC Hammer, Crisscross, also der ganze Müll, wo man dann angefangen hat, neben Michael Jackson und New Kids on the Block, was da alles lief, auch dann mal andere Musik zu hören. Und dann war ich, glaube ich, 96 auf Sprachreise in England und da war ein Typ dabei, der war halt 3 Jahre älter. Und der war halt so mein erster Hip-Hopper, den ich kennengelernt habe, also weite Dickies, Kapuzenpulli. Und der hat mich dann so ein bisschen beeinflusst, danach wirklich zu gucken nach dem ganzen amerikanischen Zeug. Und wir haben dann irgendwie das von hinten aufgerollt. Also wir haben dann zwar relativ schnell die erste Wu-Tang-Platte für uns entdeckt, haben die komplett geheizt, haben aber auch ganz viel Ice-T und so ein Zeug gehört und haben wirklich mit dem ganzen Oldschool-Gangster-Kram eher von diesem West Coast-mäßig geprägt und haben uns dann so nach und nach diese ganze amerikanische Szene erschlossen. Es gab sicherlich davor schon vieles, das hat man sich aber dann aber ein bisschen mit so einer Zeitverzögerung von 3-4 Jahre später erst entdeckt. Also ich weiß gar nicht mehr, was das erste wirkliche deutsche Album ist, was ich so prägend gehört habe. Ich weiß, dass wir auf dem Zeltplatz die ganze Zeit das erste Freundeskreis-Album auf dem Tape gehört haben, bis der Sand das im Prinzip kaputt gemacht hat. Und darüber hat man dann halt auch Stieber Twins und so diese ganzen Oldschool-Sachen, die Deutschen für sich entdeckt. Mit dem Hören ging es natürlich wie immer los. Dann hatte ich irgendwann mal so ein Ding, ich weiß gar nicht mehr, 97, 98 in dem Dreh, dass mich irgendwie in Hohenschönhausen ein paar Nazis abziehen wollten. Und ohne, dass das jetzt für mich so das prägende Erlebnis war, habe ich aber so als Hip-Hop-Hörer mich dann zu Hause hingesetzt, ohne dass ich ein Beat hatte und hatte im Prinzip einfach nur ein A4-Blatt, das war meine Struktur, und habe dann da einen Text geschrieben, einfach mit Reimen. Nächsten Tag in die Schule, meinen Homies, so gezeigt, hier, ich habe einen Text gemacht, so komplett neben der Spur, weil halt einfach A4-Blatt mit ganz viel Text, ganz viel Reimen, alles durcheinander. Aber so war, das war so mein erster bewusster Schritt in die Richtung, dass ich selber als MC und als Rapper aktiv werde. Das, also sicherlich, also hört sich immer ganz gut an, so dieser Einstieg, so da waren Nazis, die haben mich gejagt. Aber so, ich glaube, das war die ganz klassische Sozialisation. Also Texte, wo man seine eigene Freshness, die definitiv nicht am Start war, also ich habe mich damals irgendwie MC Style genannt, so, also grottig, das ging gar nicht. Und dann halt quasi, wir sind schon die Chefs, wir rauchen ganz viel, sind die krassesten, machen Party, so diese ganz normalen Texte. Und wir hatten so eine Zwischenposition auch an unserer Schule, dass wir quasi so als Hip-Hopper, damals gab es ja noch nicht so die Infrastruktur, also ein Freund hat sich dann eine Latzhose oben abgeschnitten, den Latz, um dann so eine Art Baggy zu haben, dann Snoop Dogg-mäßig mit irgendwelchen billigen Holzfällerhemden da gesportet. Und dann wurde man im Prinzip so von den typischen Plattenprolls ein bisschen belächelt. Für die eher linken Jugendlichen war man auch so ein bisschen so, was wollen die denn? Also wir waren so ein bisschen die Spinner. Und aus dieser Zwischenposition haben wir dann auch so ein bisschen so in den Texten dann so einen Underdog-Film geschoben. Von wegen so, ja, wir sind so die geprügelten Knaben und wir haben es voll schwer. Und dann hat man eher so diese Attitüde gefahren. Und darüber hat man dann so ein bisschen auch dann den Sprung geschafft hin schon zu so etwas kritischem Texten aus die Gesellschaft. Also da haben wir dann die Richtung eingeschlagen. Und das war aber eigentlich auch dann schon von Anfang an irgendwie dabei. Vielleicht noch nicht so ausgereift und textlich alles vielleicht noch ein bisschen flach, aber es war schon relativ zügig dann auch so ein Leitmotiv durch die Texte. Und in dem Zusammenhang, wenn man dann selber anfängt ein bisschen zu schreiben, fängt man ja auch an, sich über diese ganzen Schubladen auseinanderzusetzen. Was gibt's da eigentlich und warum bleibe ich immer bei dem Zeug hängen, der irgendwie textlich ein bisschen tiefer geht, der irgendwie versucht, in dem Text eine Aussage zu verbinden. Und dann ist man halt dabei, dass es halt Conscious Rap, und ich glaube, heutzutage ist es auch so, dass im Prinzip jeder so eine eigene Conscious Rap Definition für sich rumträgt. Also es gibt welche, die sind ganz eng gefasst und manche, die sind ganz weit, wo halt zum Beispiel, es gibt ja schon wieder dieses, dass es eher so autonomer politischer Hip-Hop ist, das dann eigentlich noch Conscious Rap, oder ist das Parolen-Rap, und wie gehen so eine linken Rapper mit zum Beispiel Chef Kett und Amiru zusammen, wo man sagt, das ist doch eigentlich auch noch irgendwie Conscious Rap, oder Damien, der irgendwie über allem so ein bisschen drum fliegt, dann aber auch mal wieder einen Battle-Song macht. Und ich glaube, inzwischen ist es eher so, dass sich Künstler da auszeichnen, die so eine Grundattitüde haben, die einfach sagen, dass sie unabhängig davon, ob da jetzt mal ein Album auch mal ein paar Spittertexte oder so ein Zeug dabei hat, einfach sagen, es gibt ein paar Linien, über die sie nicht drüber gehen. Und das ist halt so eine menschenverletzende Inhalte, dass die halt schauen bei dem ganzen Battle-Kram, wie weit gehe ich, also keine rassistischen oder homophoben Geschichten. Und ich denke, wenn da so ein gewisser roter Faden dabei ist in der Arbeit eines Künstlers, dann ist es so, okay, das ist so Conscious Rap, aber da jetzt so diesen engen Begriff hat sich ein bisschen enthüllt, weil es ja auch so mal ein bisschen einfach, damit die Leute es einfach haben. Ja, wir wissen nicht, was die machen, das ist so ein Conscious Kram. Das ist wahrscheinlich vom Kopf. So, das ist ein bisschen schwierig. Es gab vor drei, vier Jahren war das immer so im September in Forsten Festival, Webtember, wo viel Berlin eingeladen wurde, also Main Team, Serk und so eine Geschichten, Acto One und so eine Leute. Und in dem Zusammenhang haben wir halt auch da immer gespielt. Und da habe ich einfach schon gemerkt, dass es für die Leute ein bisschen schwierig war, uns da zu verorten. Oder man merkt es in manchen Live-Situationen, wir waren in Eberswalde mal, wo nach drei Brandenburger Crews, die echt gruselig waren, dann noch ein Berliner Act angekündigt wurde. Und die dachten jetzt, oh Berlin, jetzt geht's richtig hart zur Sache. Haben uns dann drei Songs Zeit gegeben und haben einfach mal danach, war der ganze Laden sehr komplett raus. Vier Leute sind stehen geblieben, was auch super war. Die haben danach unseren Merchstand leer gekauft. Die waren extrem überzeugt, deswegen hat es sich für uns gelohnt. Aber so, wenn die Leute mit so einer Reaktion rankommen, das ist jetzt Berlin, das ist jetzt hart und da halt vorher keine Ahnung haben, wer da jetzt kommt, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, aber eigentlich inzwischen geht es und so die persönliche Reaktion habe ich noch nicht so erlebt, dass jetzt jemand sagt, oh nee, zu politisch, hau bloß ab. Also, ich glaube, diese Stabilität, wenn du, also gerade wenn du dieses, auf dieses Live-Ding bezogen, ist ja, wenn du im Prinzip, also es gab ja wirklich mal Phasen, wo du halt, du hast halt im Sommer zwar eine volle Terminliste gehabt, und dann hast du 10 Gigs gespielt und da waren von 8 aber so, naja. Also zwar, du triffst immer nette Leute, ist alles gut, aber du wünschst dir natürlich irgendwann, dass da mal vielleicht 50, 60, 70 Leute stehen und die vielleicht auch schon aus einer Eigenmotivation dahin gehen, weil sie dich als Künstler sehen wollen, weil sie dich irgendwo anders her kennen schon und nicht, weil da halt ein Festival ist und da spielen noch 20 andere Bands. Und dann hast du ja auch das Problem, dass dann halt gerade in so einer Konstellation, du da spielst, du hast zwar eine gute Bühne, du hast teilweise guten Sound, aber vor der Bühne passiert halt gar nichts, weil dich halt erstens keiner kennt, weil die dann natürlich auch irgendwie mit sich beschäftigt sind. Und wenn du da dann nicht einfach so eine gewisse Souveränität hast, dann nervt dich das ja einfach irgendwann total ab und dann lässt du dich ja davon fertig machen. Und so mit diesem Sturkopf, mit dieser Haltung so, irgendwann kriegst du die Leute und das ist ja wirklich merklich, wenn man halt live dann trotzdem immer bereit ist, da alles zu geben und alles zu machen, dann sind es mal 2, 3, 4 Leute, die dann kommen, die stehen bleiben, die gucken, dann sind es mal 10, 20 Leute, dann kommen nach den Gigs Leute und das sind ja so die kleinen Puzzlesteine, die sich so zusammenfügen. Darüber erspielt man sich ja dann auch diese Reputation und den Ruf, dass die halt sagen, die sind live gut oder der ist live gut, dem ist es egal, was da passiert und so, dann läuft es auch irgendwie. Und ja, das ist ja so eine Grundhaltung, die man auch das Leben tragen kann. Also gerade wenn man sich auf so einem Level bewegt, wo man zwar merkt, okay, man hat da ein paar MySpace-Klicks, wo man findet im Netz vielleicht bis zu einem gewissen Punkt statt, aber man wird halt irgendwie, man findet nicht auf den großen Bühnen statt, man muss sich wirklich schauen, wo kann man Konzerte spielen. Man wird dann halt immer angefragt, hier dann vor allem über Soli-Partys und diese Geschichte, dann ist man in so einem gewissen Kreis drin. Aber so dieser nächste Sprung, wo man denkt, wäre halt auch mal schön, als Support-Act für irgendein Army einfach angefragt zu werden und dann vielleicht gleich vor 500 Leuten zu spielen. Und dann ist man oft, also man ist mal schon viel am Zweifeln, so lohnt sich das überhaupt, weil man hat auch nicht so die riesen Verkaufszahlen. Es geht ein bisschen was weg, aber auch bei Konzerten, aber es ist nicht so, dass jetzt ein Laden sagt, wir müssen sofort neu nachordern, weil die reißen uns eure Platte aus der Hand. Und dann ist man natürlich da oft ein bisschen verunsichert, so wie ist jetzt der aktuelle Stand? Und dann wundert man sich aber auch manchmal, dass dann Feedback aus Ecken kommt, wo man denkt, wie sind die jetzt auf einen gekommen? Also wir sind jetzt in der Schweiz gewesen, wo man denkt, wir haben mit der Schweiz eigentlich nichts zu tun gehabt. Wie ist da der Punkt? Und dann kommt man da in die Schweiz und die kennen einzelne Songs von dir und sagen, super, also schön, dass ihr da seid. Und dann denkt man sich so, okay, also der Kreis der Leute, die einen kennen, ist dann wahrscheinlich doch schon ein bisschen größer, ohne dass man da jetzt direkt von den Leuten ein Feedback bekommt. Aber dieses über Jahre einfach dabei bleiben und auch immer wieder nach draußen gehen und sich darstellen und immer wieder zeigen, hier passiert was und wir haben was Neues und man lässt nicht locker und man versucht dann halt den nächsten innovativen Schritt zu machen, das zahlt sich oder so, ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich denke, es zahlt sich irgendwann aus und so dieser Funken der Aufmerksamkeit, der steigt auf jeden Fall und das merkt man dann schon und das gibt dann halt auch quasi die Durchhaltekraft einfach weiterzumachen. Also ich kann jetzt nicht das eine prägende, also ich könnte jetzt aktuell sagen, ich habe jetzt bei einem Label unterschrieben, die jetzt eine Platte für mich rausbringen. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal großartig und gibt mir jetzt halt die Möglichkeit, wirklich Deutsch, Österreich, Schweiz stattzufinden. Und auch wenn jemand möchte, kann das über Mediamarkt bestellen. Das ist für mich natürlich der eher so dieser typische, diese Rucksack-Karriere macht, der immer live so aus dem Rucksack raus, natürlich ein krasser Schritt und schon ein gutes Gefühl. Und ansonsten gibt es halt so viele kleine Sachen, sei es irgendwo in Brandenburg, steht ein Mädel vor der Bühne und schreit am Migu an, ich liebe dich, so dass wir sofort die Texte vergessen, uns umdrehen müssen und selber feiern müssen. Gibt es halt immer so diese kleinen Anekdoten, die man wohl immer denkt, okay, da lohnt es sich für weiterzumachen oder jetzt, wir können in die Schweiz fahren, bekommen die Möglichkeit, mit 9 Leuten da runterzufahren, da wie so eine kleine Minitour zu spielen. So so die Sachen einfach die Möglichkeit zu haben, über Musik unterwegs zu sein, gibt einem halt einfach ein extrem gutes Gefühl. Und ich würde sagen, das ist so das Prägendste, weil ich brauche nicht die riesen Verkäufer, aber ich möchte gerne live stattfinden und das ist eigentlich auch so mein Hauptanliegen. Ich will damit raus, ich will auf die Bühne und solange ich die Möglichkeit habe, dass Leute anfragen und irgendwie daran interessiert sind, ist das eigentlich für mich schon voll die Bestätigung und damit bin ich relativ zufrieden. Ich würde mich natürlich auch als Außen zunächst erstmal als Rap-Musiker präsentieren und sage, ich bin MC, ich bin als Rapper aktiv. So, das ist halt mein Kerngeschäft, mein Ding, was ich mache. Und ich sehe das natürlich auch, dass die Entwicklung so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, dass man halt, dass die einzelnen Elemente miteinander nicht mehr in dieser natürlichen Verknüpfung stehen. Also dass irgendwie für die Leute viel einfach elektronisch unterwegs sind, so eine Musik hören, dass die Breaker auch musikalisch ganz anders unterwegs sind. Und man persönlich kriegt es natürlich auch immer schwer zusammen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt jemand bin, der die alle Elemente wieder zusammenführt, aber für mich persönlich aus meinem eigenen Interesse raus schaue ich auf jeden Fall immer noch in alle Richtungen, weil wir ja auch quasi aus dieser Sozialisation kommen, dass wir noch aus einer Generation entstammen, wo das tatsächlich noch so, was jetzt immer ein bisschen verklärt wird, so die schöne Vergangenheit, da gab es ja wirklich noch Abende, wo halt wirklich alles gleichzeitig stattgefunden hat. Also da war halt wirklich ein Konzert, nicht nur ein Konzert, sondern es gab halt da Walls stehen, da konnte getanzt werden und jeder konnte irgendwie so seinem eigenen Ding nachgehen. Was ja heutzutage, also gibt es ja wirklich eigentlich nicht mehr so in der Form. Und wenn, hat es sofort so ein bisschen, ja, da sind jetzt wieder die Müsli-Leute, die das jetzt wieder so Backpacker-mäßig zusammenführen. Und dann müssen die sich auch gleich wieder rechtfertigen dafür, dass die eigentlich nur was ganz Normales tun, indem sie die Kultur halt so repräsentieren, wie es eigentlich mal stattgefunden hat. Also ich denke, es wird sich immer mehr ausfransen, so ausdifferenzieren. Das merkt man ja schon allein, wenn man nur bei diesem Web-Ding bleibt, wie viele Unterschubladen, der einen Schublade es gibt. Also ich denke, es wird sich so ein bisschen, wird sich immer mehr in so wie so kleine Unterzentren auseinanderfallen, wo es dann halt genau der Anspruch von den Künstlern sein sollte, das halt im Prinzip wieder zu versuchen aufzulösen, indem man halt versucht, auch auf Konzerten zu spielen, wo man auch andere Hörer bekommt oder halt auch einfach, sei es im Netz, in Medienplattformen einfach reingehen sollte, wo die Art der Musik nicht stattfindet. Einfach versuchen, den immer im Hinterkopf zu haben, dass man diese Botschaft, dass da noch mehr da ist, als das, was gerade in der Öffentlichkeit stattfindet, dass man versucht, das einfach den Leuten bewusst zu machen, dass da halt noch viel mehr passiert, außerdem die 4, 5 Künstler, die halt immer passieren und die halt auch immer die Zeitung füllen, dass man einfach aufzeigt, so dieses Untergrundding ist halt immer noch am Leben und es erneuert sich auch immer wieder neu und es trägt immer mehr krassere Stilblüten und dadurch, dass man halt auch nicht die Öffentlichkeit, ist man ja auch im Prinzip viel freier, einfach auch Sachen zu machen, indem man halt sagt, man nimmt halt Minimal-Leute zusammen mit einer Hip-Hop-Band, am besten noch eine Hardcore-Band, indem man halt einfach sagt, wenn man schon nicht die große Öffentlichkeit hat, dann kann man halt einfach mutig sein, dann kann man halt einfach sagen, es ist eh scheißegal, dann können wir halt einfach über sämtliche Tellerränder hinaus arbeiten, so, dann wird es vielleicht ja auch wieder interessant für andere Leute, die denken, so, die trauen sich was. Man kann sich halt einfach mehr trauen, wenn man nicht auf seine Stammhörer achten muss und da einfach keine Rücksicht drauf nimmt. So, wenn ich halt immer weiß, ich verkaufe bei den harten Jungs, dann muss ich halt dementsprechend auch immer die harte Musik machen. Aber wenn es mir erstmal völlig egal ist, kann ich natürlich auch viel freier als Künstler arbeiten und mir viel mehr trauen.